Meine herzallerliebsten Freunde, ach, wir sind geliebt und wir lieben. Die Liebe Gottes, die zieht sich durch unser Leben wie ein roter Faden. Von Anfang, vor Grundlegung der Welt, waren wir schon geliebt. Und am Ende, wenn wir im Himmel sind, sind wir auch noch geliebt. Ja, stell dir mal vor, was kann es da Schöneres geben, als ein Christ zu sein? Wir sind immer geliebt und wir haben die Gelegenheit zu lernen, immer zu lieben. Ist das nicht toll? Ich möchte jetzt eine Frage beantworten oder eine Frage stellen, die ich dann selbst auch beantworten werde. Warum gehen wir eigentlich in den Gottesdienst oder in die Gemeinde? Nenn es, wie du es nennen willst. In die Gemeinde zu gehen ist eigentlich der falsche Ausdruck, weil wir Menschen sind Gemeinde und dann müsstest du in die Menschen hineingehen. Aber da viele Christen das als solches kennen, will ich es auch als solches hier beschreiben. Warum gehen wir eigentlich in die Gemeinde? Warum gehen wir in Gottesdienst? Meine lieben Freunde, ich habe mir unwahrscheinlich viele Gedanken gemacht über Gemeinde. Ich habe ja hier in Brasilien ein Seminar gehalten mit, ich glaube, 45 Lehreinheiten über, was ist die wahre Gemeinde, Gemeinde ohne Religiosität. Und ich möchte euch etwas sagen, meine lieben Freunde. Ich bin zu tiefen Überzeugungen gekommen, was die Gemeinde betrifft. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, zusammengefügt von Gott selbst, wo wir das Allelon leben. Das Allelon leben, das Allelon heißt einer den anderen, füreinander, miteinander. Und dieses Wort habe ich 94 Mal gefunden im Griechischen, im Neuen Testament. Und warum gehen wir eigentlich hin zu einem Gottesdienst? Denk einmal, stell dir mal diese Frage, warum gehst du in den Gottesdienst? Ich liebe es, mit anderen Christen zusammen zu sein. Ich liebe es, Jesus anzubeten mit anderen Menschen. Ich liebe es, Jesus zu preisen. Ich liebe es, seinen Namen zu heben. Ich liebe meine Beziehung mit Jesus, aber ich liebe auch, mit anderen Brüdern und Schwestern einfach gemeinsam zusammen zu sein und dort auch Jesus zu feiern. Ich mag das ganz, ganz doll. Die Frage ist ja nie, ob wir in einen Gottesdienst gehen sollen. Die Frage ist ja auch nie, ob wir uns treffen sollen, sondern die Frage ist, warum? Warum sollen wir uns denn treffen? Was sagt uns die Bibel denn überhaupt, warum wir uns treffen sollen? Und wenn ich die Bibel durchstudiere, das habe ich getan, sehr eifrig und sehr vorsichtig, und ich habe die Bibel durchstudiert und ich habe auch durchstudiert die Kirchengeschichte. Ich bin zurückgegangen bis zur Urgemeinde, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wisst ihr, was ich draufgekommen bin? Bis zum Jahr 324 nach Christi gab es nicht ein einziges Kirchengebäude unter den Christen. Es gab keins. Konstantin wurde damals Kaiser vom Römischen Reich, vom Gesamtrömischen Reich. Und der Konstantin hat erst begonnen, mit Kirchengebäude zu bauen für die Christen, also Gemeindegebäude. Vorher hatten alle heidnischen Religionen, die hatten ihre Tempel, die Juden hatten ihre Synagogen, aber die Gemeinde Jesu Christi, die hatte kein Gebäude, wo sie sich traf. Gab es nicht. Wie gesagt, erst mit Konstantin kam das Ganze. Die Gemeinden, die trafen sich permanent, die gingen in den Gottesdienst sozusagen. Und da ist die große Frage, warum haben sie das gemacht? Und wenn ich die Bibel durchstudiere und durchlese, dann haben sie das aus folgendem Grund gemacht. Und das haben wir so praktiziert in den Gemeinden, die wir hier in den Häusern begonnen haben, in Brasilien, in Sao Paulo, nämlich Jesus muss verherrlicht werden. Wir sollen niemals zum Gottesdienst gehen, damit wir Lieder singen können, die uns gut tun. Der Lobpreis war so schön. Meine Geschwister, ach, wie war der Lobpreis schön. Ja, hör zu mal. Wenn du Jesus lobst, muss es dann für dich schön sein? Die Bibel spricht von Lobpreisopfer, die wir Gott bringen sollen. Muss das Opfer für dich was Schönes sein? Muss das für dich was Angenehmes sein? Muss das etwas sein, das dir gut tut? Nein. Also, wenn wir zu Gottesdiensten gehen, wenn wir in die Gemeinde gehen, wie man das nennen magst, einer der großen Gründe ist, dass Jesus verherrlicht wird, nicht durch mich, Rainer, sondern durch uns als seinem Leib. Wenn Jesus nicht verherrlicht wird in unseren Zusammenkünften, dann haben wir schon mal ein ganz ein großes Ziel verfehlt. Denn Christus muss verherrlicht werden in allen Dingen, die wir tun. Der muss gefeiert werden, der muss geehrt werden, der muss hochgehoben werden und der muss verherrlicht werden. Weißt du, eine ganze Anzahl der Lieder, die wir singen in unseren Gottesdiensten, die verherrlichen Jesus ja gar nicht. Das sind Lieder, die den alten Bund verherrlichen. Das sind Lieder, die Sachen deklarieren, die ja gar nichts zu tun haben mit der Güte Gottes und mit dem Wesen Gottes und mit wie herrlich und wie toll und wie genial er ist. Und da ist wichtig, dass wir wirklich mal in unserem Herzen ergreifen, wir gehen, um Jesus zu verherrlichen, um Jesus groß zu machen. Nicht damit wir einen schönen Gottesdienst haben, wo wir schöne Lieder singen können, wo wir uns wohler fühlen dabei. Das ist ein ganz wichtiger Grund. Warum gehen wir noch in den Gottesdienst oder in die Gemeinde? Der Apostel Paulus, der hat gesagt, und er hat im 1. Korinther 12 ganz klar geschrieben, dass wenn wir zusammenkommen, dann soll jeder etwas haben. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Im 1. Korinther 11 gibt der Apostel Paulus eine Warnung. Eine Warnung, wie das Abendmahl falsch gefeiert wird. Also er hat da wirklich gewarnt. Und er spricht direkt im selben Kontext vom Leib im Korinther 12. Also er geht von falschen Abendmahl feiern, weil wir die Brüder und Schwestern nicht in Liebe akzeptieren und bevorzugen, geht er direkt über davon, wie der Leib sich zu benehmen hat, wenn er zusammenkommt, in den Gottesdienst geht. Und da schreibt der Apostel Paulus, dass wenn ihr zusammenkommt, soll jeder etwas haben, einen Psalm, ein Lobpreislied, ein Wort, eine Ermutigung. Jeder soll etwas haben. Und da muss ich mir Folgendes überlegen. Wenn ich in den Gottesdienst gehe und in die Gemeinde gehe, um etwas mitzuteilen, dann kann ich nicht als Konsument gehen. Wir haben die Gemeinde zu etwas Konsumorientierten gemacht. Wir gehen hin, um gesegnet zu werden, anstatt um zu segnen. Wir gehen hin, um eine tolle Botschaft zu hören, die uns ermutigt und auferbaut, anstatt dass wir ermutigen und auferbauen. Aber Rainer, das geht ja gar nicht, weil ich komme in Gottesdienst, dann werden die Lieder gesungen, die werden vom Lobpreisteam bestimmt. Und dann kommt der Pastor, der macht dann Folgendes, dass er halt ja die Predigt und da bin ich ja schon ermutigt, aber ich habe ja gar keine Möglichkeit, dass ich da auch vorne stehe und die Predigt. Wir sind ja so und so viele Leute und bei so und so vielen Leuten kann ja gar nicht jeder die Predigt und den anderen ermutigen. Moment mal, mein lieber Freund. Das Erste, was du tun musst, ist eine Herzenshaltung zu haben, die folgende ist. Ich gehe ab heute nicht mehr in einen Gottesdienst oder in eine Gemeinde, um zu konsumieren. Ausgeschlossen. Das mache ich nicht mehr. Ich bin kein Konsumentenchrist. Ich bin ein gebender, mitteilender Christ, der allein lebt, füreinander. Du kannst auch in einen Gottesdienst gehen, wo 10.000 Leute drinnen sind. Das kannst du. Wo dieses Lobpreisband alles bestimmt und der Prediger die Predigt bestimmt. Du kannst trotzdem hingeben, um zu geben. Das kannst du. Du kannst zu Hause sitzen und bevor du nach Hause gehst, sagst du, Herr Jesus, ich gehe heute in diesen Gottesdienst. Und ich gehe nicht, damit ich gesegnet werde. Ich gehe nicht, um konsumieren. Ich gehe nicht, damit ich für mich etwas bekomme. Ich gehe, weil ich weiß, dort gibt es unter diesen tausenden Leuten, dort gibt es Menschen, die dringend etwas brauchen von dir, was ich habe. Und du durch mich drückst dich aus. Und du gibst eine Ermutigung weiter durch mich, Herr Jesus. Und das glaube ich, darauf vertraue ich dir. Weil der Leib baut sich gegenseitig auf, sagt die Bibel. Die Glieder dienen einander. Auch wenn ein Gottesdienst so strukturiert ist, dass nur die von vorne, die vorherbestimmt waren, etwas sagen dürfen, kannst du trotzdem in der Gottesdienst gehen mit der Einstellung zu geben. Dann gehst du rein bei der Tür und dann hast du deine geistlichen Fühler schon ausgestreckt. Herr, wo ist jemand krank, den ich die Hände auflege? Wo ist jemand entmutigt, der mir ein Wort der Ermutigung gibt? Wo ist jemand, der niedergeschlagen ist, den ich umarme und sage, du bist heute so geliebt? Und dann gehst du mit dieser Einstellung durch die Tür hindurch und dann wartest du nicht ganz eifrig und sehnsüchtig, dass endlich die Predigt beginnt, damit du ein tolles Wort hast, wo du gesegnet bist, sondern du sitzt da drinnen mit den geistigen Füßen ausgestreckt und sagst, Herr, wo ist derjenige, der von mir heute ermutigt werden muss? Wo ist der, der vielleicht ein Ohr braucht? Wo ist derjenige, der von mir etwas bekommt durch dich oder durch mich etwas bekommt von dir her? Wo ist dieses Glied am Leib? Zeig es mir doch. Stell dir vor, wenn jeder so mit dieser Einstellung zum Gottesdienst gehen würde, nur mehr um zu geben, nie mehr um zu nehmen. Der ganze Leib wäre aufgebaut, stark und eine gesunde Gemeinde hätten wir. Und ich sage euch danke fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal.